ich alles schon erwartet? Was hab ich alles schon probiert? Ich hab mich allzu sehr geärgert, mich ungehörig echauffiert. Was ich mir versprochen hab, es hat sich nicht erfüllt. An den Zitzen meiner Hoffnung hat sich mein Verlangen krank gestellt. Ich hab genug von all dem Flackern, von all dem Jahrmarktsbudenlärm. Ich hab genug von diesem Bangen, von all der Schwermut im Gedärm. Ich schließe meine Augen, die Welt in mir wird stumm. Und mir öffnet sich ganz leise mein einziges Refugium. Ich tauche unter in deinem Silberblick. Ich tauche unter in deinem Silberblick. Noch begreife ich es kaum. Ich bin erneut hineingeraten in den realen Lebenstraum. Ich schwank umher und lalle wie ein debiler Conferencier. Ich will nur noch das eine hinein in deinen Zaubersee. Ich tauche unter in deinem Silberblick. Ich tauche unter in deinem Silberblick. Ich tauche in deinem Silberblick.